fette Rap, fette Rap, besser Mucka, fette Cat, dicke Skills, geiler Flow und dazu ne fette Clap. Dunkle Wolken am Himmel, es folgt dein Quatsch, dein Gewitter und dein Rap ist zu geliehen. Fuck, da ist bitter. Ich bin Smoke, das ist Flow, Batze Dost, represente meine Crew, so wie Dealer ihrem Block, so wie Christen ihre York, so wie Trainer ihre Mannschaft, schlage mich durch das Leben, so wie Box auf den Sandsack. Weil es Fun macht, bleib es weiter krank, ab du stoppst das schon nach deiner Line, weil du ein Krampf warst. Guck, ich kann was, bitte auf den Beat, snap ich wieder ans Mike, ist deine Clique wieder. Lieb, große Fresse, freche Mentalität, ich bin der echte Rapper in deiner Gegend. Guck, ich bin heut wie damals, bringe neuen Stoff wie Prater. Mein Wort bleibt gesetzt, als wäre es dein Vater. Dann öffnet die Augen, es ist Zeit zu verstehen. Werdet erwachsen und lebt euer Leben. Ihr habt den Segen, um aufzugehen. Ihr habt nur eine Chance und selbst die werde ich euch nehmen. Dann öffnet die Augen, es ist Zeit zu verstehen. Werdet erwachsen und lebt euer Leben. Ihr habt den Segen, um aufzugehen. Ihr habt nur eine Chance und selbst die werde ich euch nehmen. Mich kriegt ihr nicht, denn ich bin frei wie der Wind. So frei wie ein Kind, du bist mein. Und stinkst, Boy. Hat dein Maul und bleib liegen wie ein Spaster. Wenn der Krieg ausbricht, war der Frieden wie ein Knast. Hat Prinzip, ihr du Gag, hat Prinzip. Ihr von Rap, hat Prinzip, ihr von allem im Prinzip. Bin ich Chef, die Miliz, im Gefecht, laut ist die 45 kriminell. Aber sicher, so viel Kohle in der Schweiz, das ist scheiß. Was du da produzierst, weil ich weiß, dass du dich voll und ganz fokussierst und probierst. Was zu sein, was du nicht bist und dein Auftreten lächerlich. A.K.A. Bitch, du willst gern am behaarten Herrschen. Alter Fetischkrieger, du kriegst nix auf die Reihe, so wie schlecht ich Tetris Spieler ist bin. Der Leader von der Gang, EPM, fix zum Abschied nochmal in die Gang, klick, klack, bang. Öffnet die Augen, es ist Zeit zu verstehen. Werdet erwachsen und lebt euer Leben. Ihr habt den Segen, um aufzugehen. Ihr habt nur eine Chance und selbst die werde ich euch nehmen. Öffnet die Augen, es ist Zeit zu verstehen. Werdet erwachsen und lebt euer Leben. Ihr habt den Segen, um aufzugehen. Ihr habt nur eine Chance und selbst die werde ich euch nehmen. Hat den Kopf, seid ihr Speicher, der Smog hat der Zeitlein. Schmocks mal zu zeigen, wie die Opfer so leiden. Gebt euch Box mit den Zeilen, die euch vom Bocker schmeißen. Gucke Pop, werdet es bleiben, um und top. Mal zu sein, der Schweiß tropft von der Decke, es ist Zeit für den Krieg. Blut fließt durch die Venen und Löcher, so wie ein Sieb. Und ich rap für den Fame, meine Crew ist okay. Wir steigen weiter in die Höhe, machen uns jetzt ein Name. Mach die Augen auf, denn ich bin der Topbringer und die kleinen Bitches laufen. Denn ihr kommt wie das Mozilla und ihr kommt doch meine Gang. Wir sind immer noch on top und das neue LBO represented für den Schmock. Alleine gegen alle, es sind alle gegen einen. Um wie ein Gott zu scheinen, muss man es allen beweisen. Mit den Zeilen, mit den Reimen, wette ich es prophezeien. Der apokalyptische Reiter bekommt uns alle befreien. Drum öffnet die Augen, es ist Zeit zu verstehen. Werdet erwachsen und lebt euer Leben. Ihr habt den Segen, um aufzugehen. Ihr habt nur eine Chance und selbst die werde ich euch nehmen. Drum öffnet die Augen, es ist Zeit zu verstehen. Werdet erwachsen und lebt euer Leben. Ihr habt den Segen, um aufzugeben. Ihr habt nur eine Chance und selbst die werde ich euch nehmen.